ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 20. Mai bis Juli 1793. Haben Sie Erbarmen mit uns, Monsieur. Paris, Wohnung Jelly, Ecke Cour de Commerce, Rue de Cordelier. Sie ist unser einziges Kind. Er will sie umbringen, wie seine erste Frau auch schon. Bist du still? Ich empfinde eine gewisse Zuneigung zu ihr. Sie könnten wenigstens den Anstand besitzen, zu sagen, Sie lieben sie. Ich bin der Meinung, dass man so etwas erst mit den Jahren herausfindet. Sie ist 15. Und ich bin 33. Solche Ehen werden jeden Tag geschlossen. Wir hätten sie älter geschätzt. Schauen Sie, die Kinder hängen an ihr und sie hängt an ihnen. Fragen Sie sie selbst. Außerdem will ich keine Frau, die schon älter ist. Ich will noch mehr Kinder. Sie kann eine Armee von Dienstboten haben, wenn sie das will. Wir können eine größere Wohnung umziehen. Ich bin reich. Sie braucht nur zu sagen, was sie will, und sie bekommt es. Ihre Kinder beerben mich gleichrangig mit meinen Kindern aus erster Ehe. Sie steht nicht zum Verkauf. Monsieur, ich heirate Sie nicht in einer Ziviltrauung, das sage ich Ihnen lieber gleich. Was? Diese alberne Farce im Rathaus mache ich von mir aus mit, aber ich will auch eine echte Trauung mit einem echten Priester, der nicht beeidigt ist. Warum? Weil es sonst keine richtige Ehe wäre. Wir würden im Zustand der Sünde leben und unsere Kinder wären unehelich. Ja. Meine kleine Närrin. Weißt du nicht, dass der liebe Gott revolutionär ist? Ein richtiger Priester. Ist dir klar, was du da verlangst? Oder gar nicht. Das solltest du dir überlegen. Ich versuche, sie auf den rechten Weg zu bringen. Das ist sehr löblich. Aber als meine Frau wirst du tun, was ich dir sage. Also fang besser gleich damit an. Sonst stelle ich keine Bedingungen. Luis, ich bin es nicht gewohnt, dass man mir Bedingungen stellt. Das geht ja gut los. Am 31. Mai läutet um 3 Uhr morgens die Sturmglocke. Die Stadttore wird verriegelt. Ich fordere das Volk auf, seinen Willen im Konvent selbst zu bekunden und die korrupten Abgeordneten davonzujagen. Ich habe vom Volk den Auftrag erhalten, seine Rechte zu verteidigen. Darum erkläre ich jedem, der mich unterbricht oder sich weigert, mich sprechen zu lassen, zu meinem Unterdrücker. Ich erkläre, dass ich Verräter in Person zu bestrafen gedenke, und ich verspreche, dass ich jeden Verräter als meinen persönlichen Feind ansehen werde. Darauf Ismar, Präsident des Konvents und Girondist. Sollte ein gleich wie gearteter Anschlag auf die Vertreter der Nation verübt werden, so erkläre ich im Namen des ganzen Landes, Paris würde vom Erdboden getilgt, sodass die Menschen die Seineufer nach einem Beweis dafür absuchen müssten, dass es die Stadt jemals gab. Paris, Rue de la Harpe, Wohnung von Jean-Marie und Manon Roland. Erwägen Sie eventuell die Abreise? Nein, die erwäge ich nicht. Sie haben ein Kind. Das darf nicht mein Handeln beeinflussen. Bei den meisten Frauen täte es das. Ich bin nicht die meisten Frauen. Ich gehe nicht aus Paris fort. Die Sektionen befinden sich im Aufruhr. Haben Sie Angst? Ich schäme mich, dass es dazu kommen konnte. Nach allem, was wir erstrebt und erhofft hatten. Sie dürfen nicht aufgeben. Warum reden Sie so? Wir haben die Mehrheit im Konvent. Was glaubt Robespierre, gegen unsere Stimmen ausrichten zu können? Robespierres Macht sollte man nicht unterschätzen. Ich hatte die höchste Achtung vor ihm. Ich habe ihn für den Inbegriff der Logik, der Vernunft, des Anstands gehalten. Sie sind nicht die Einzige, die sich von ihm hat irreführen lassen. Robespierre kann seinen Freunden weder das Unrecht verzeihen, das er ihnen angetan, noch die Wohltaten, die er von ihnen empfangen hat, oder die Gaben, die manche von ihnen besitzen und er nicht. Sie haben die falsche Wahl getroffen, meine Liebste. Sie hätten Danton die Hand reichen sollen. Nicht mit der Feuerzange würde ich diesen Widerling anfassen. Ich habe es nicht wörtlich gemeint. Soll ich Ihnen sagen, was Danton denkt? Für Danton seid ihr alle, Sie, mein Mann, Brissot, nichts als eine Versammlung wohlerzogener, verkopfter Schwächlinge. Die Männer, die ihm taugen, sind hartgesottene Zyniker, Raubtiere. Männer, die um des Zerstörens willen zerstören. Euch verachtet er nur. Das stimmt nicht, Manon. Er hat Verhandlungen angeboten. Er hat Waffenruhe angeboten. Wir haben ihn abgewiesen. Das sagen Sie jetzt. Aber in Wahrheit wissen Sie selbst, dass sich mit ihm nicht verhandeln lässt. Er legt die Bedingungen fest und erwartet, dass man darauf eingeht. Ja, möglicherweise haben Sie recht. Damit bleibt nicht viel übrig, oder? Und wir? Manon? Wir hatten nichts. Das Gute an nichts ist, dass Danton es uns nicht wegnehmen kann. Bewaffnete Demonstrationen vor dem Konvent, während im Saal innern Delegierte der Sektionen eine Liste von Abgeordneten vorlegen, deren Ausschluss und Ächtung sie verlangen. Die Mehrheit wankt dennoch. Es ist der Plan, das Volk in Ketten zu legen, indem man seine Verteidiger beseitigt. Robespierre ist so weiß wie das Blatt Papier, das ihm aus den Händen gleitet. Er muss sich am Rednerpult festhalten und nach jedem seiner Sätze erst einmal Atem schöpfen. Machen Sie Schluss, Mann! Ruft Vergniaud. Robespierre wirft den Kopf in den Nacken. Ja, ja! Schluss mit Ihnen! Zwei Tage später ist der Konvent von einer gewaltigen, größtenteils bewaffneten Menschenmenge umstellt. Hastige Schätzungen beziffern sie auf rund 80.000. An ihrer Spitze stehen Nationalgardisten mit aufgesteckten Bajonetten und Kanonen. Die Menge verlangt den Ausschluss von 29 Deputierten, darunter Buzot, Vergniaud, Pétion, Louvet, Risseau. Offenbar beabsichtigen die Gardisten und die Sans-Culottes, die Abgeordneten so lange gefangen zu setzen, bis sie klein beigeben. Paris, Rue de la Harpe, Wohnung von Jean-Marie und Manon Roland. Monsieur Roland läuft im Zimmer auf und ab. Manon, wir müssen hier fort. Hören Sie zu. Ich habe Freunde, ich habe Pläne. Wir verlassen diese gottverfluchte Stadt noch heute Abend. Sie setzt sich. Sie bekommt eine Tasse heiße Schokolade mit einem Klecks Sahne darauf gebracht. Das tut jetzt gut. Haben Sie verstanden, Manon? Dies ist nicht die Zeit für falsches Heldentum. Wenn ich der Nation von Nutzen sein soll, muss ich auf meine Rettung bedacht sein. Ja. Verstehen Sie das? Ich muss heute Abend in den Konvent. Aber Manon, denken Sie an das Wohl unseres Kindes. Mit einer einzigen fließenden Bewegung erhebt sie sich und tritt vor ihn hin. Er hält ganz still. Sie reckt sich auf die Zehenspitzen und küsst ihn auf die Wange. Spürt mit den Lippen den Knochen unter der Haut. Hast du mich betrogen? Niemals. Einen Augenblick lang legt sie ihm den Finger an die Lippen, ganz sacht, drückt dann ihre Wange an seine, wobei ihr flüchtig der abgestandene Atem des Lungenkranken in die Nase steigt. Pass gut auf dich auf. Meide Alkohol und alles Fleisch. Pack dich am Hals und an der Brust schön warm ein und geh nicht durch den Regen. Trink etwas Warmes, bevor du zu Bett gehst. Schreib mir. Sie schließt leise die Tür hinter sich. Sie wird ihn nicht wiedersehen. Gut, die kleine Madame haben wir. Wohnung d'Antan, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier. Aber lieber wären mir ihr Mann und Buzot und ein paar von den anderen, die jetzt unterwegs in ihre gemütlichen Schlupflöcher in der Provinz sind. Ins Exil. Ja, ins Exil. In die Vogelfreiheit. Ich würde das Flüchtlingsdasein d'Antan nicht unbedingt gemütlich nennen. So oder so sind sie weg. Verflixt. Er tupft sich mit seinem Taschentuch die Lippen. Und die meisten unserer flüchtigen Girondisten. Das sind Königsmörder. Trotzdem, sie werden sicher ihr Möglichstes tun. Brissot versucht in seine Heimatstadt Chartres und von da in den Süden zu gelangen. Pétion und Roland sind auf dem Weg in die Normandie. Wohnung d'Antan, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier. Gestern Abend bei den Jakobinern. Spaß mir, Camille. Hör zu. Du sollst es als Erster erfahren. Ich heirate Jolies Tochter. Nein. Wirklich? In 4 Tagen soll der Ehevertrag unterzeichnet werden. Aber bist du so nett und liest ihn dir kurz durch? Bei meinem anerkannfahrigen und verantwortungslosen Geisteszustand habe ich die Worte am Ende noch in der falschen Reihenfolge geschrieben. Und ein Fehler könnte mich teuer zu stehen kommen. Wieso? Habt ihr irgendetwas außer der Reihe verfügt? Ich überschreibe ihr meinen Besitz. Was? Den gesamten. Solange ich lebe, verwalte ich ihn natürlich. Ach. Man kann nie wissen. Wenn ich den Kopf verlieren muss, ist es noch kein Grund, dass ich auch meine Ländereien verliere. Was ist, Camille? Such dir einen anderen Anwalt. Ich weigere mich, deinem Untergang Vorschub zu leisten. Wo ist Camille hingerannt? Was? Ach, vermutlich zu Robespierre. Läuft immer zu Robespierre, wenn wir gestritten haben. Ihr kennt euch sehr gut. Du und Camille. Wenn ich je in ein Zimmer komme und dich mit Camille allein finde, bringe ich dich um. Wenn du mich jemals mit Camille allein findest, wird einer von uns beiden tot sein. Camille liegt auf Robespierres Bett, die Hände hinterm Kopf verschränkt und sieht zur Decke empor. Robespierre sitzt an seinem Schreibtisch. Ein bisschen sonderbar. Scheint das schon. Ja, es gibt Dutzende von Frauen, die er hätte heiraten können. Sie ist nur leidlich hübsch und Geld bringt sie auch keins mit. Er ist vernarrt in sie. Er hat jedes Maß verloren. Und ihre Eltern sind königstreue und haben einen Religionswahn. Nein, entschuldige, ich meinte eigentlich das, worüber wir davor gesprochen hatten. Mhm. Die Sache mit Dumouriez. Aber, ja, rede ruhig weiter. Sie setzt ihm die unmöglichsten Ideen in den Kopf. Ich hatte nicht gedacht, dass so ein kleines Mädchen ihm überhaupt etwas in den Kopf setzen kann. Nun, im Augenblick ist er sehr empfänglich. Du meinst royalistische Ideen? Nicht ganz. Aber er kommt von seiner Linie ab. Er hat zu mir gesagt, er will nicht, dass Marie Antoinette der Prozess gemacht wird. Natürlich versucht er, Vernunftsgründe dafür zu finden. Sie ist unser letzter Trumpf, sagt er. Ihre Verwandten im übrigen Europa werden eher zu Friedensverhandlungen bereit sein, wenn sie noch lebt. Ihre Verwandten scheren sich doch keinen Pfifferling um sie. Wenn es keinen Prozess gegen sie gibt, wird das Tribunal zur reinen Farce. Sie hat unsere Kriegspläne den Österreichern zugespielt. Sie ist eine Verräterin. Eben. Und er sagt, wozu Brissots Leuten groß nachstellen, jetzt wo sie nicht mehr im Konvent sitzen. Gut, das hast du ja auch gesagt. Ja, aber strikt im Vertrauen, Camille. Das war meine rein persönliche Meinung. Es war keine Empfehlung an die Nation. Bei mir sind öffentliche und private Meinung eins. Wenn es nach mir geht, kommen sie vor Gericht. Dantons Friedensbemühungen scheinen ja von keinem sonderlichen Erfolg gekrönt. Nein. Er hat schätzungsweise 4 Millionen in Russland und in Spanien verschwendet. Bald heißt es Frieden um jeden Preis. Das ist ein ganz wesentlicher Zug an ihm. Die Leute wissen es nur nicht. Ruhe und Frieden. Sag mir, Camille, sei bitte ehrlich zu mir. Glaubst du, Jean-Jacques hat es mit den Armeeverträgen immer ganz genau genommen? Was soll ich darauf antworten? Du weißt, womit er sich finanziert. Es wäre mir sehr arg, ihn seinen Wert verlieren zu sehen. Aber dieser Ehevertrag macht mir Sorgen. Es kann nur eines bedeuten, dass er befürchtet, er könnte zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt vor Gericht landen. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als Danton nach unserem besten Vermögen von gefährlichen Verstrickungen fernzuhalten. Eine sofortige Scheidung ist nicht drin, fürchte ich. Ich muss gehen. Wo sind Sie heute? Bei Gabriels Eltern in Sèvres. Alles ganz wunderbar, herzlich und innig. Und Sie werden ein Häuschen haben, wo Sie völlig allein miteinander sein können und niemand von uns darf wissen, wo es ist. Warum erwähnt er es dann überhaupt? Na, er doch nicht. Das hat Louise mir gesteckt. Danton muss wegen irgendetwas sehr in Sorge sein. Ein Mann wie er beunruhigt sich nicht wegen Kleinigkeiten. Ein Mann wie er lässt sich seine Sorge nicht anmerken. Ein Mann wie er fühlt sich nur dann bedroht, wenn eine große Schuld auf seinem Gemüt lastet. Also das oder eine große Zusammenballung von Bedrohungen und Ängsten. Aber Danton ist ein Patriot. Er braucht es nicht. Es ist unwichtig, ob seine Art mir missfällt. Danton ist ein Patriot. Er öffnet eine Schublade, holt eine Kladde heraus. Eine seiner typischen kleinen Kladden, eine frische. Er schlägt die erste Seite auf, taucht die Feder in die Tinte, schreibt: Danton, Gespräch heute mit Camille über Jean-Jacques. Paris in der Nationalversammlung. Wir wollen in unserem Land anstelle des Egoismus die Moral setzen, anstelle der Ehre die Rechtschaffenheit, anstelle der Gewohnheiten die Grundsätze, anstelle der Willkür die Pflichten, anstelle der Tyrannei der Mode das Reich der Vernunft, anstelle der Verachtung des Unglücks die Verachtung des Lasters, anstelle der Geldgier die Liebe zum Ruhm, anstelle der guten Freunde die guten Menschen, anstelle der Intrige das Verdienst, anstelle der Kleinheit der Großen die Größe des Menschen. Ein großmütiges, ein mächtiges, glückliches Volk anstelle eines liebenswürdigen, frivolen und erbärmlichen. Das heißt, alle Tugenden und alle Wunder der Republik anstelle der Laster und Lächerlichkeiten der Monarchie. Den Juni hindurch Katastrophenmeldungen aus der Vendée. Die Rebellen erobern vorübergehend Angers, dann Saumur, dann Chinon und unterliegen nur knapp in der Schlacht um Nantes, wo vor der Küste die britische Marine darauf wartet, ihnen Unterstützung zu leisten. Unter dem schwarzen Dreispitz, der das Abzeichen seines Amtes als öffentlicher Ankläger ist, wird Bürger Fouquier Tinville täglich abgehärmter, während er auf die Aktenberge auf seinem Schreibtisch starrt und Ablenkungen für die kommenden Tage ersinnt. Mit dem scharfen, verhungerten Ausdruck, den er jetzt immer auf dem Gesicht trägt, erscheint er als ein Abbild der Republik selbst. Und wenn eine Ablenkung her muss, warum nicht einen General verhaften, weil er angeblich Militärgeheimnisse an den Feind verraten hat? Wohnung Camille Desmoulins in der Rue de Cordelier. Annette Duplessis sitzt neben ihrem Schwiegersohn, öffnet gemeinsam mit ihm seine Post, notiert auf den Umschlägen, wie damit zu verfahren sei, was geschickt oder gesagt werden muss oder ob der Brief geradewegs ins Kaminfeuer wandern soll. Er ist bald tot, beruhige dich. Von was für einem Arthur sprichst du denn? Thilo. Wer ist tot? Arthur Thilo ist hier in Paris, sie haben ihn verhaftet, er sitzt im Gefängnis. Was sollen wir tun? Er hat gerade noch gefehlt. Du musst ihn herausholen, Camille. Das ist dir klar, oder? Wenn er verurteilt wird, werden sie auf dich zeigen und sagen, schaut, wie er Dion immer protegiert hat. Und es stimmt, das hast du. Es wird keine Verurteilung geben, weil es keinen Prozess geben wird. Ich breche meinem verdammten Vetter seinen Dreckshals! In Marats Haus öffnet Simone Evrard. Es geht ihm nicht gut. Er nimmt eins von seinen Spezialbädern. Ich muss ihn wirklich dringend sprechen. Bitte. Dion? Ja. Gut. Kommen Sie mit. Danke. Das hat ihn amüsiert. Marat sitzt in einer halb abgedeckten Badewanne in einem kleinen, heißen Zimmer mit einem Handtuch über den Schultern und einem Lappen um den Kopf. Durchdringender Arzneigeruch hängt in der Luft. Sein Gesicht ist aufgedunsen, der gewöhnliche Gelbstich seiner Haut unterlegt mit etwas Beunruhigenderem, einer Bläue. Quer über die Wanne ist ein Brett gelegt, das als Schreibtisch dient. 5 Minuten kann ich für das Thema einbringen. Denn soweit Dion Aristokrat von Geburt ist, Aber der Guillotinier. Für seine Geburt kann er nichts. Jeder hat Mängel, für die er nichts kann. Ja, jeder hat... Aber darauf können wir nicht bis in alle Ewigkeit Rücksicht nehmen. Insoweit Dion der Liebhaber ihrer Frau ist, stellen Sie nur Ihre widernatürliche Veranlagung unter Beweis. Moment mal, meine Veranlagung... Wenn Sie sich für ihn einsetzen. Insoweit hinter dieser Sache die Ausschüsse stecken, gehen Sie ihn an die Gurgel. Und Gott segne Sie, mein Kind. Machen Sie in die Hölle heiß. Ich befürchte, wenn Dion wegen dieser lächerlichen Anschuldigung vor das Tribunal kommt, wenn er als der völlig Unschuldige, der er ist, vor das Tribunal kommt, könnte er trotz allem verurteilt werden. Und halten Sie das auch für möglich? Er hat Feinde. Ja, er hat Feinde. Mächtige Feinde. Was erwarten Sie? Das Tribunal ist ein Werkzeug der Politik. Aber das Tribunal ist eingesetzt worden, um die Volksjustiz zu beenden. Das hat Danton gesagt, ja. Aber es wird noch über Sie hinausgehen. Machen Sie sich auf ein paar hitzige Kämpfe gefasst. Und Sie, wenn Sie sich zum Anwalt dieser Sidevant machen, wird es ein übles Ende mit Ihnen nehmen. Und Sie? Geht es bergab mit Ihnen? Sterben Sie? Nein. Ich schleppe mich weiter. Und weiter. Schreib etwas. Hab ich vor. Ein Pamphlet. Wie soll ich es nennen? Nenn es einfach ein Brief an Arthur Dignon. Mhm. Die Leute lesen gerne fremde Post. Begleich ein paar Rechnungen, wenn du schon dabei bist. Und bring ein paar Feldzüge auf den Weg. Was tue ich da? Was mache ich da nur? Das Letzte, was ich will, ist, in die Sache mit Dignon hineingezogen zu werden. Als Camille das Café verlässt, um heim an seinen Schreibtisch zu gehen, spürt er wieder dieses ganz eigene Prickeln im Blut. Es ist wie in den Tagen der Revolution. Die Macht der Worte berauscht ihn wie eine Droge. Nach Legendre gibt es im Nationalkonvent keinen, der eine höhere Meinung von sich hat als Saint-Just. Man sieht ihm schon von Weitem an, dass er seinen Kopf für den Eckstein der Revolution hält. Denn er trägt ihn wie eine Hostie. Saint-Just schaut auf die Zeilen, die eine hilfreiche Hand mit grüner Tinte unterstrichen hat. Wie eine Hostie. So. Er wird seinen Ball tragen wie der heilige Dionysius. Oh, nicht übel, sagt Camille, als es ihm hinterbracht wird. Lucille? Ja? Wo ist Saint-Justs grauenhaftes Gedicht? Na dieses Versepos in 20 Büchern. Da hieß es irgendwo, wäre ich Gott. Ich muss nachschauen, wie das weitergeht. Bestimmt lässt sich da was draus machen. Nachts suchen in Visionen heim das Bild dieses Heiligen, Frankreichs Schutzpatron, der mehrere Meilen mit seinem abgeschlagenen Haupt in der Hand dahingewandelt war. Ich sehe Dionysius erst auf der Place de Grève. Vorsichtig schreitet er über das Kopfschneidpflaster. Die Wunde ist sauber, nirgends blind. Aber der Kopf, der fast salopp an seinem rechten Handgelenk baumelt, ist mein eigener Kopf. Ich sehe ihn in Duplis Haus huschen zu einem verstohlenen Besuch bei Robespierre. Ich sehe ihn vor dem Eingang zum Jakobinerclub war. Ein bescheidener Neuankömmling aus der Provinz, der auf seine Einführung in die große Welt kommt. Es bleibt mir keine andere Wahl, als selbst den ersten Schritt zu tun. Saint-Just umbringen wird ein leichtes sein. Ich brauche mich nur allein mit ihm an einem geeigneten Ort zu treffen. Dann ein Pistolenschuss oder keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Ein Messer. Ich sehe schon Saint-Just samt Augen vor mir. Schmerz schimmern. Dazu muss ein Komplott. Saint-Just Verschwörung gegen die Republik. Ich bin die Revolution. Paris, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier, 13. Juli 1793. Aus Caen offenbar. In der Normandie sollen in den letzten Wochen Pétion und Roland gesehen worden sein. Es ist eine girondistische Verschwörung. Damit sind die Girondisten erledigt. Mörder und Feiglinge. Sie haben eine Frau geschickt. In der schmalen Gasse hat sich ein Auflauf gebildet. Eine nahezu stumme und reglose Menge, die gebannt zu zwei erleuchteten Fenstern in Marats Wohnung emporsieht. Es ist eine Stunde nach Mitternacht, merkwürdig hell noch, die Hitze subtropisch. Camille winkt den Sans-Culotte zur Seite, der sich vor dem eisernen Treppengeländer aufgebaut hat. Der Mann rührt sich nicht vom Fleck. Wie nimmt Danton es auf? Er ist tief bestürzt. Als nächstes erzählst du mir, sein Herz blutet. Das Volk wird einen neuen Freund brauchen. Von euch wird's keiner sein. Camille drängt sich an ihm vorbei. Oben ist schon Legendre. Die blau-weiß-rote Schärpe unordentlich um seinen großen, ungeschlachten Leib gebunden. Es ist alles still. Nur hinter einer geschlossenen Tür dringt unterdrücktes Schluchzen hervor. Die Attentäterin sitzt im Wohnzimmer. Ihre Hände sind stramm gefesselt und hinter ihrem Stuhl stehen zwei Männer mit Piken. Über den kleinen Tisch vor ihr ist eine schmuddelige weiße Decke gebreitet, auf der ihre Mörderutensilien ausliegen. Eine goldene Uhr, ein Fingerhut, eine Rolle weißes Garn, ein paar Münzen, ein spitzengesäumtes Taschentuch, das Pappfutteral eines Küchenmessers. Zu ihren Füßen auf dem staubigen Teppich ein schwarzer Hut mit drei leuchtend grünen Bändern. Er lehnt sich an die Wand und betrachtet sie. Ich kenne dich. Ich kenne euch alle noch aus meiner Kinderzeit. Ihre Frisur ist aufwendig gewesen, das sieht man. Eine Frisur, wie eine Provinzlerin sie sich macht, bevor sie aufbricht, um einen Mord zu begehen. Er findet Simone Evrard neben der Tür, hinter der sie sich an dem Leichnam zu schaffen machen. Sie lehnt schwer an der Wand, Tränen überströmt. Sie kann sich kaum auf den Füßen halten. So viel Blut. Wie sollen wir nur dieses ganze Blut vom Boden und von den Wänden herunterbekommen? Als er die Tür öffnet, macht sie einen schwachen Versuch, ihn aufzuhalten. Ich will ihn nur kurz sehen. Dr. Souberbiel wirft einen kurzen Blick über die Schulter. Einer seiner Gehilfen versperrt Camille mit ausgestrecktem Arm den Weg. Verzeihung, Bürger de Moulin. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich muss Sie warnen, es ist kein schöner Anblick. Wir balsamieren den Leichnam ein. Aber in dieser Hitze, nach 4 oder 5 Stunden, man könnte meinen, er wäre bei lebendigem Leibe schon verwest. Camille sieht hin. Dr. Souberbiel schiebt ihm die Hand unter den Ellbogen. Er war augenblicklich tot. Oder jedenfalls so gut wie. Er hatte gerade noch Zeit zu schreien. Gespürt hat er sicher nichts. Das Messer ist hier hineingefahren, in den rechten Lungenflügel, durch die Schlagader hindurch, bis ins Herz. Wir konnten den Mund nicht schließen, deswegen mussten wir die Zunge herausschneiden. Verstehen Sie? Aber Sie sehen, er ist noch gut zu erkennen. So, und jetzt komplimentiere ich Sie hinaus. Ich verbrenne schon die stärksten Duftkräuter, die ich finde. Aber der Geruch ist nichts für einen Laien. Draußen lehnt Simone noch immer an der Wand. Ich war seine Frau. Er hat mich in keiner Kirche geheiratet. Und im Rathaus auch nicht. Aber er hat bei allen Göttern der Schöpfung geschworen, dass ich seine Frau bin. Sie werden ganz sicher als seine Hinterbliebene anerkannt werden. Die Beisetzung gestaltet David. Der Leichnam soll in einen plombierten Bleisarg gebettet werden und dieser wiederum in einen violetten Porphyr-Sarkophag aus der antiken Sammlung des Louvre. Für den Trauerzug ordnet David an, dass der Verstorbene auf einer Bahre getragen wird, gehüllt in eine Trikolore, deren Stoff mit reichlich Alkohol getränkt ist. Ein von einer appetitlicheren Leiche ausgeborgter nackter Arm hält einen Lorbeerkranz und rings um die Bahre schreiten weiß gewandete junge Mädchen mit Zypressenzweigen in den Händen. Dahinter kommen der Konvent, die Clubs, das Volk. Der Zug hat um 5 Uhr nachmittags begonnen. Er endet um Mitternacht bei Fackelschein. Das Herz ist gesondert einbalsamiert worden. Die Patrioten des Cordelier-Clubs tragen es in seiner Urne mit sich fort zu einem Ehrenplatz, an dem es bleiben soll bis ans Ende der Welt. Hier ruht Marat, der Freund des Volkes, ermordet von den Feinden des Volkes. 13. Juli 1793. Robespierres Verhalten beim Trauerzug war so, als gebe er dem Leichnam das Geleit zum Müllplatz. Wie denkt ihr über den Podcast? Meldet euch einfach unter brüder@wdr.de oder gebt uns eine Bewertung, wo das geht. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Lies mir was vor. Der WDR 5 Literaturpodcast mit Rebecca Link. Hallo, wir sind Lies mir was vor. Kennen wir uns eigentlich schon? Also wenn nicht, wir lesen Ihnen Klassiker der Literaturgeschichte vor. Und zwar von vorne bis hinten. Diesmal in Lies mir was vor, Madame Bovary. Das ist ein Roman von Gustave Flaubert aus dem Jahr 1856. Ein Roman, der damals, wir würden heute sagen, ziemlich abgefeiert worden ist, aus guten Gründen. Madame Bovary lebt in der Provinz, ist verheiratet mit einem Landarzt und hat auch so sehr nachvollziehbare Bedürfnisse. Also sie will, dass so ein bisschen was passiert in ihrem Leben, dass es so ein bisschen Ausschläge an Gefühlen gibt. Ja, und diese Art von Darstellung, die hatte es damals in der Literatur so nicht gegeben. Also, lies mir was vor. Madame Bovary, Gustave Flaubert in der ARD-Audiothek. Kommen Sie mit, wir freuen uns auf Sie.